King und wir wollen noch einmal die King einmal bei den Abfällen. Die Nacht, die war so finster. Schneller wie die Welle auf den Dicker, ja kein Joko gänzt, nein, ließ ich sehen. Die Nacht, die war so finster. Schneller wie die Welle auf den Dicker, ja kein Joko gänzt, nein, ließ ich sehen. Und die wollen noch einmal den Kampf uns liebken stürmen. Die Tür, die war verschlossen. Schneller wie die Welle auf den dicken Jacken, Joko, der Rieger war da kommen. Die Tür, die war verschlossen. Schneller wie die Welle auf den dicken Jacken, Joko, der Rieger war da kommen. Es kamen die Wolle noch einmal, es kam drei Schwestern, drei mit dem Schuh. Die alle jüngste Schwestern, schneller wie die Welle auf den dicken Jacken, Joko, die kamen, ließ mich rein mit dem Schuh. Die alle jüngste Schwestern, schneller wie die Welle auf den dicken Jacken, Joko, die kamen, ließ mich rein mit dem Schuh. Sie führt und die Wolle noch einmal, sie führt mich hinter die Tür mit dem Buch. Ist Vater und Mutter schlafen, schneller wie die Welle auf den dicken Jacken, Joko, da kam ich erst mal rein mit dem Buch. Ist Vater und Mutter schlafen, schneller wie die Welle auf den dicken Jacken, Joko, da kam ich erst mal rein. Sie führte und ich wolle noch einmal, sie führte mich hinter den Tisch mit dem Buch. Sie stellte mich essen und trinken vor, schneller wie die Welle auf den dicken Jacken, Joko, gebraten Fisch dazu. Sie stellte mich essen und trinken vor, schneller wie die Welle auf den dicken Jacken, Joko, gebraten Fisch dazu. Ich dachte, es ging zum Schlafen, schneller wie die Welle auf den dicken Jacken, Joko, zum Fenster, lösen mich heraus mit dem Buch.